Den Nachrichtenagenturen Zeitungen Internet Homepages von Russland, Syrien, Ägypten, Nepal und der Demokratischen Republik Kongo berichteten vom 22. bis zum 25. Juli in vollem Wortlaut oder in Auszügen über die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DEVRK, die ihr auf Fragen eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass die USA der DEVRK die ballistische Raketenschussübung der koreanischen Volksarmee vorgeworfen hatten, gab.